Sicher kennen Sie das Verb wählen. Das Nomen dazu heißt im Singular die Wahl. Im Plural die Wahlen. Die Personen, die wählen, heißen Wähler. Der Wähler, im Plural die Wähler. Hören Sie jetzt einen Dialog. Zwei Personen unterhalten sich über die Wahlen. Hallo Paul, gehst du am Sonntag auch zur Wahl? Ich weiß noch nicht. Bis jetzt habe ich immer eine Partei der Mitte gewählt. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Partei ich wählen soll. Vielleicht gehe ich dieses Mal gar nicht zum Wählen. Was? Sei froh, dass wir in einer Demokratie leben und du deine Stimme abgeben darfst. Wenn du nicht wählst, verschenkst du deine Stimme. Das ist richtig, aber während des Wahlkampfs versprechen die Politiker alles Mögliche. Und dann machen sie es doch nicht so, wie sie es gesagt haben. Das sind doch alles nur Wahlkampagnen. Wer nicht wählen geht, darf sich später auch nicht beschweren. Naja, du hast ja recht. Und du? Wen wählst du denn? Ich wähle die Grünen. Aber ich habe schon gewählt, per Briefwahl. Denn am Sonntag bin ich nicht da. Aber wählen möchte ich schon. Ich will ja mitbestimmen, wer in den Bundestag kommt.